Deutschlandfunk, Marktplatz. Wer aber trotzdem einen alten Rechner hat, der unter Windows 7 nicht so richtig läuft und noch nach anderen Alternativen sucht, für den hätten wir jetzt noch was im Angebot, nämlich das kostenlose Betriebssystem Linux. Mein Kollege Philipp Banse hat André Klöpfel besucht, einen Berliner Unternehmensberater, der in seiner Freizeit Senioren und Geflüchteten zeigt, wie sie alte Rechner mit Hilfe von Linux wieder flott und sicher machen. André Klöpfel hat einen alten Rechner mit Windows 7 auf seinem Wohnzimmertisch stehen. Und bevor es losgeht, bevor er diesen alten Rechner wieder flott und sicher macht, der wichtigste Hinweis von allen. Daten sichern. Und nochmal. Persönliche Daten sichern. Also Fotos, Dokumente und sonstige persönliche Daten vom Windows-Rechner auf ein externes Speichermedium kopieren. Das ist wirklich der zentrale und wichtige Punkt. Die nächste Frage ist, welche Geschmacksrichtung von Linux will ich denn auf meinem alten Rechner installieren? Diese Geschmacksrichtungen heißen Distributionen. Ich kann einsteigen mit Linux Mint. Es gibt Zorin OS. Die sind von der Oberfläche relativ Windows-nah. Ich kann Ubuntu nutzen, das ist eine ziemlich verbreitete Distribution, die auch sehr einfach von der Benutzung vom Handling ist. Also das ist wirklich nur persönliche Geschmackssache. André Klöpfel lädt sich Ubuntu und Zorin OS aus dem Netz. Das sind einige Gigabyte und es dauert daher ein paar Minuten. Dann müssen die Dateien auf eine DVD oder einen USB-Stick kopiert werden. Und zwar so, dass der Rechner gleich beim Start das Betriebssystem hiervon lesen kann. Wieso ein bootbarer USB-Stick oder eine bootbare DVD erstellt wird, ist auf den Internetseiten der Distributionen sehr detailliert beschrieben und in wenigen Minuten bewältigt. Dann steckt André Klöpfel den USB-Stick in den Windows-Rechner. Jetzt muss er dem Rechner noch beibringen, dass dieser beim Start nicht Windows von der Festplatte liest, sondern Linux vom USB-Stick. Und dazu drückt André Klöpfel sofort nach dem Einschalten des Rechners ein paar Tasten auf der Tastatur. Entweder mal die F6, F8 oder F10 Taste, ist recht unterschiedlich je nach Hersteller. Jetzt taucht auf dem Bildschirm hier die Auswahl auf, die Frage, was möchte man denn booten? Genau. Option Nummer 1 lautet Ubuntu installieren. Option Nummer 2 lautet Ubuntu ausprobieren, ohne es zu installieren. Wo dann nichts auf die Festplatte geschrieben wird, sondern alles von dem Stick kommt und man kann den dann wieder rausziehen und alles ist wie vorher. Genau, exakt. Das ist gerade halt wirklich für diejenigen ganz interessant, die sagen, ich möchte mir einfach mal angucken, wie sehen die einzelnen Distributionen aus, funktioniert dann tatsächlich auch alles mit meinem Rechner noch so, da kann ich das ganz entspannt machen. Und wir sehen den Startbildschirm von Ubuntu. Wenige Sekunden später öffnet sich der Schreibtischhintergrund. Links die Programme für Textverarbeitung, Internet, Mail, Fotos und so weiter. André Klöpfel schaut, ob das Internet geht. Alles sieht gut aus. Jetzt könnte er den USB-Stick wieder aus dem Rechner ziehen, den Rechner neu starten und sein altes Windows wäre wieder da. Völlig unverändert. Was ist, wenn ich jetzt sage, ja, das gefällt mir und ich will umsteigen, ich will das jetzt hier fest auf meinem Rechner installieren, die Daten auf meine Festplatte spielen und Ubuntu installieren? Dann geht es ganz einfach, weil ich sehe direkt auf dem Desktop schon so ein kleines Icon mit liegen, da steht Install Ubuntu und wenn ich da einfach draufklicke, macht er genau das, was ich an der Stelle möchte, nämlich er fängt an und führt mich durch die Installation. Er fragt mich als erstes nach der Sprache und jetzt hätte ich hier also die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze zum Beispiel in Deutsch in Zukunft haben. Klick dann einfach auf Weiter. Im Prinzip kann man die nächsten Schritte einfach abnicken und auf Weiter klicken. Nur kurz vor Schluss muss man sich entscheiden, will ich Ubuntu neben mein altes Windows installieren und beim Start des Rechners jedes Mal entscheiden, welches dieser beiden Betriebssysteme denn jetzt genutzt werden sollen? Oder soll Windows gelöscht und Ubuntu als einziges Betriebssystem installiert werden? Ich möchte es komplett löschen und installieren. Klick dann einmal auf Jetzt installieren. Aber dann sind die Daten auf der Platte auch weg. Dann sind die tatsächlich weg und genau deshalb ist es so wichtig, was ich am Anfang gesagt hatte, als erstes persönliche Daten sichern. Nach ein paar Minuten startet der Rechner neu. Und schon sagt er mir, ich bin soweit fertig. Und ich habe jetzt genau das, was ich haben wollte, nämlich ein neues, freies Betriebssystem auf meinem Rechner.